Deine Haars, die Sämbriemen. Deine Haars, die Sämbriemen. Die Nacht untersuch ich, hab kommen diese Nacht. Die Nacht untersuch ich, hab kommen diese Nacht. Falling sky, mingles hot. Falling sky, mingles hot. Storm and thunder, oh. Storm and thunder, descend hearts, descend beamers.